Nach einer knappen Stunde erhob sich Ahmad al-Faqih al-Mahdi von der Anklagebank, zupfte kurz seinen grauen Anzug zurecht und stellte sich seinem Urteil. Er verzog keine Miene, als Richter Raul Pangalangan das Strafmaß verkündete. The chamber unanimously sentences you to 9 years of imprisonment. 9 Jahre Gefängnis, darauf hatte der Angeklagte vermutlich gehofft, denn die 3 Richter beließen es damit bei der Minimalstrafe, die das Anklageteam gefordert hatte. Pangalangan machte dennoch deutlich, wie schwer dieses Verbrechen wiegt, auch wenn sich die Aggression nicht gegen Menschen, sondern gegen Bauwerke gerichtet habe. Doch die zerstörten Mausoleen und die beschädigte Moschee in Timbuktu seien für die Bewohner eben nicht nur Religionsstätten gewesen, erklärte der Vorsitzende der Strafkammer. Er zitierte eine Zeugin, die während der 3 Prozesstage in Den Haag zu Wort gekommen war. Diese Zeugin hat hier gesagt, dass die Zerstörung der Mausoleen, die für die Menschen in Timbuktu auch von großer emotionaler Bedeutung sind, einzig und allein dem Ziel dienen sollte, die Seele der Bevölkerung von Timbuktu zu brechen. Als Chef der islamistischen Moralbrigade, die im von Rebellen eroberten Timbuktu über die Einhaltung der Scharia wachen sollte, habe al-Mahdi die Straftaten trotz anfänglicher Skrupel organisiert und überwacht. Er sei bei allen Zerstörungen anwesend gewesen. In 5 Fällen hat er selbst zur Spitzhacke gegriffen, um Mauern einzureißen oder die Tür der Sidi Yahya-Moschee zu zertrümmern. Der Angeklagte, ein dreifacher Familienvater und ehemaliger Beamter im Bildungsministerium, war von Anfang an geständig. Während des Prozesses entschuldigte er sich bei den Bewohnern von Timbuktu. Er sei vom rechten Weg abgekommen und habe sich von den Islamisten verführen lassen, so al-Mahdi. Einen solchen Fehler werde er nie mehr begehen. Dass er Reue zeigte, hat sich nun ausgezahlt. Das Gericht führte eine ganze Reihe von mildernden Umständen auf. Your admission of guilt. Your cooperation with the prosecution. Ihr Schuldeingeständnis, Ihre Kooperation mit der Anklagebehörde, Ihre Reue und Ihre Empathie, die Sie für die Opfer gezeigt haben, Ihre anfänglichen Bedenken, die Verbrechen zu begehen und Ihre gute Führung in der Untersuchungshaft, trotz großer Probleme, Ihre Familie zu treffen. Zum ersten Mal ist damit ein Angeklagter wegen der Zerstörung von Kulturdenkmälern zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Verfahren hat nur 1 Monat gedauert, die Beweisaufnahme sogar nur 2,5 Tage. Wahrlich ein kurzer Prozess. Dennoch gibt es Kritik von Menschenrechtlern. Al-Mahdi habe Frauen gepeinigt und Mädchen ausgepeitscht. Auch wegen dieser Verbrechen hätte er sich eigentlich vor Gericht verantworten müssen. Das, so die Richter, sei durchaus noch möglich, dann aber in einem separaten Verfahren.